Kino Vier Höfe, guten Tag. Hoffmann ist mein Name. Ja, guten Tag. Mein Name ist Blömecke. Wären Sie wohl so freundlich und würden mir ein paar Auskünfte zum Kinoprogramm geben? Wissen Sie, ich sitze hier in meiner Ferienwohnung und da habe ich leider keinen Internetzugang hier und auch keine Zeitung zur Hand. Alles kein Problem. Was wollen Sie denn wissen? Also, zuerst würde mich mal interessieren, wann die Anfangszeiten der Abendvorstellungen bei Ihnen sind. Das ist unterschiedlich. Wir haben hier zwei Kinos. Im Kino 1 fängt der Abendfilm um 19.30 Uhr an, im Kino 2 um 20 Uhr. Und dann gibt es auch noch die Spätvorstellung im Kino 1 um 22 Uhr. Naja, dann wäre man bei einem normal langen Film also so zwischen 9 und halb 10 wieder draußen, nicht wahr? Wissen Sie, ich muss nämlich noch einen Tisch beim Italiener reservieren für nach dem Kino. Da will ich mit meinem Freund nämlich noch ganz schick essen gehen. Ja, das kommt hin. Aber wenn das Kino voll ist, dauert schon ein bisschen, bis Sie draußen sind. Und eine Anfahrt zum Restaurant müssen Sie ja auch noch mit einrechnen. Sie wollen sich bestimmt nicht abhetzen. Ja, da haben Sie recht. Was läuft denn eigentlich in den Kinos? Also, im Kino 1 immer noch Mission Impossible 3 und im Kino 2 haben wir auf vielfachen Kundenwunsch und angesichts der Fußball-Weltmeisterschaft wieder das Wunder von Bern laufen. Ah ja, wo die Deutschen 1954 Weltmeister geworden sind, nicht? Das soll ein recht guter Film sein. Aber ich glaube, viel Action ist für diesen Abend wahrscheinlich besser. Also, Mission Impossible, haben Sie da auch die Karten im Direktverkauf? Ja, selbstverständlich. Wenn Sie da sind, können Sie immer noch Ihre Karten kaufen. Übrigens 7,50 Euro pro Person. Ja, okay. Noch was. Sie kennen sich hier in der Stadt sicher besser aus als ich. Könnten Sie mir noch sagen, wie ich von der Sandstraße zu Ihrem Kino komme? Sandstraße? Wo ist das denn ungefähr? Also vorn an der Ecke ist das große Autogeschäft. Ich glaube, Antes und Huber ist der Name. Ah ja, ich weiß. Da nehmen Sie am besten den Bus, der vorne an der Sandstraße hält. Ich glaube, es ist die Linie 71 Richtung Bahnhof. Der hält auch in der Gabrielstraße. Und dann müssen Sie halt noch ein paar Meter zu Fuß stadteinwärts laufen. Dann stehen Sie direkt vor dem Kino. Es ist übrigens sicher besser, wenn Sie mit dem Bus statt mit dem Auto kommen. Denn vor dem Kino gibt's nur 5 Parkplätze. Und die sind möglicherweise schon besetzt, wenn Sie kommen. Das ist ein guter Hinweis, danke. Und jetzt noch was ganz anderes. Nächste Woche hat mein Patenkind Geburtstag. Er wird 7. Haben Sie da auch ein passendes Kinoprogramm? An welchem Tag wollen Sie denn kommen? Ich weiß nicht genau. Ist das denn so wichtig? Ja, schon. Am Mittwoch ändern wir nämlich immer unsere Programme. Im Moment läuft jeden Dienstag und Donnerstagnachmittag Madagaskar. Das heißt, da hätten Sie nur noch bis nächsten Dienstag Zeit. Ein ganz netter und passender Film für Kinder und übrigens auch für Erwachsene. Schön anzuschauen. Ich habe ihn sogar 2-mal angeschaut. Na, das ist es doch. Am Montag gibt's wohl keine Kindervorstellung, oder? Nein, leider nicht. Okay, dann kommen wir am Dienstagnachmittag zu Madagaskar. Wann geht's eigentlich los? Kindervorstellungen beginnen immer um 3 Uhr. Und beim Ausgang gibt's für die Geburtstagskinder sogar noch einen Luftballon und ein Eis gratis. Super Idee. Aber jetzt freue ich mich natürlich erstmal darauf, mit meinem Freund ins Kino zu gehen. Ach, könnten Sie mir gerade noch sagen, was der Eintritt für die Kindervorstellung kostet? Für Kinder bis 6 Jahre gar nichts, ab 6 dann 3,50 Euro. Und Erwachsene, wie gesagt, 7,50 Euro. Aber da könnte ich Ihnen noch ein Angebot nennen. Sollten Sie mit 3 Kindern kommen, egal wie alt, dann kostet der Eintritt für Sie alle zusammen nur 5 Euro. Mit dem Erwachsenen? Ja, genau. Aber woher soll ich so schnell 3 Kinder nehmen? Na, das weiß ich natürlich auch nicht so genau. Aber ich habe mir halt gedacht, dass Ihr Patensohn ja sicher eine Geburtstagsparty macht und da lädt er doch bestimmt viele Freunde ein. Naja, und die können doch dann am Dienstagnachmittag mit ins Kino kommen. Für die Kinder wäre das sicher eine super Sache. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es den Kindern doppelt so viel Spaß macht, einen Film anzuschauen, wenn Freunde dabei sind. Woher wissen Sie das eigentlich so genau? Das ist eine ganz tolle Idee. Haben Sie selber Kinder? Nein, das nicht. Aber ich arbeite hier schon lange genug im Kino, dass ich mich da wirklich gut auskenne. Und wenn die Patentante dann allen hernach noch ein Eis spendiert oder Gummibärchen mit Cola, dann ist die Kinderwelt absolut in Ordnung. Da haben Sie mir ja tolle Tipps gegeben. Ich möchte gar nicht wissen, welche Tipps Sie dann erst für meinen Freund und mich hätten. Na, ich meine mit dem Actionfilm, dem italienischen Essen und so, da kriegen Sie das auch alleine hin. Sieht so aus, als bräuchten Sie da meine Tipps wirklich nicht. Obwohl. Obwohl was? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Naja, eine schöne kleine Bar mit guter Musik wäre sicher auch nicht schlecht. Na, das können wir uns ja noch überlegen. Hätten Sie denn da einen Vorschlag? Zum Beispiel die Tiki-Bar. nur ein paar Häuserecken von unserem Kino entfernt. Die Stimmung dort ist wirklich sehr angenehm. Aber jetzt sind wir wirklich meilenweit von unserem Kinoprogramm weggekommen. Oh ja, entschuldigen Sie, das war meine Schuld. Hoffentlich habe ich Sie nicht aufgehalten. Nein, nein, um diese Zeit ist ja wirklich noch nicht viel los. Und jetzt müssen Sie mir aber versprechen, dass Sie sich bei mir kurz vorstellen, wenn Sie heute Abend mit Ihrem Freund vorbeikommen. Natürlich machen wir das. Wie war noch gleich der Name? Ich bin Klaus Hoffmann. Okay, wir finden Sie schon. Haben Sie herzlichen Dank für die ganzen Auskünfte. Gern geschehen. Bis heute Abend also. Mich finden Sie dann auf jeden Fall an der Kasse. Nochmals vielen Dank. Auf Wiederhören.